lieber Kumpel, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und jetzt kommt dein Sohn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Bis morgen dann.